Vor 100 Jahren in Wien war's gerade Frühling. Und Marie Antoinette war so jung und wunderschön. Darf ich bitten, hat er sie gefragt, auf dem Ball der Herzen. Nur allein in seinen Armen hat sie getan. Doch die Stunden gingen viel zu schnell vorüber. Und beim letzten Tanz sagte er zu ihr: Abschiedswalze geht ins Herz hinein. Abschiedswalze müssen toll. Kavalier brachte er sie nach Hause. Ganz zärtlich hat er sie im Mondschein geküsst. Doch am Ende waren in ihren Augen Tränen, weil er fortgeht, wenn der neue Tag beginnt. Vom Himmel erklang noch einmal zum Walze die Geige und sie drehten sich dort im Sternenlicht. Abschiedswalze geht ins Herz hinein. Abschiedswalze müssen tauchen. Radio Heimatmelodie. Die digitale Zukunft der Volksmusik hat begonnen.